Es ist wohl am besten, wenn ich euch die glorreichen Sieben erst einmal vorstelle. Da sie sich diesen Namen gegeben haben und seitdem in der Schule und überall in der Stadt auch so heißen, kommt übrigens von einem amerikanischen Film mit dem gleichen Titel. Es ist ein Western, der die Geschichte von sieben jungen Cowboys erzählt, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Ganz egal, ob da Pistolenkugeln durch die Luft schwirren, vergiftete Pfeile oder Tomahawks. Der derzeitige Boss der glorreichen Sieben war Paul Nachtigall. Den anderen sportlich etwas überlegen, sehr korrekt, was man schon daran sehen konnte, dass sein Scheitel wie mit dem Lineal gezogen aussah. Karlchen Kubatz ist der Sohn des Chefredakteurs der Bad Rittershuder Nachrichten und zusammen mit Otto Hugendubel, der auch Sputnik genannt wird, weil er ein Raketenfan ist, einer der kleinsten der Gruppe. Emil Langhans hingegen ist der längste und dabei dürr wie eine Bohnenstange. Seine schwarze Hornbrille rutscht ihm ständig auf die Nase. Er hat das längste Haar von allen und steckt leider immer noch im Stimmbruch. Hans Pigge mit seinem semmelblonden Pagenkopf ist der Sohn des Apothekers. Manuel Kohl ist der ruhigste der Sieben und ein wahrer Musterschüler, ohne ein Streber zu sein. Ihm fällt eben alles mühelos zu, was die anderen sich schwer erpauken müssen. Einziger Nichtschüler der glorreichen Sieben ist der stupsnäsige Fritz Treutlein, dessen Vater ein Friseurgeschäft hat, das er einmal übernehmen soll. Ja, und nun waren Sommerferien und die glorreichen Sieben machten in Rantum auf der Insel Sylt Ferien. Sie wohnten im Seestern, dem Haus von Oma Kubatz, der Mutter des Chefredakteurs. Rantum liegt ziemlich im Süden, dort, wo die Insel ganz dünn wird. Nach 10 Tagen kannten die glorreichen Sieben die Insel fast auswendig. Wir treffen sie in den Dünen, wo sie in der Sonne liegen und faulenzen. Was jetzt? Wir haben unser ganzes schönes, so sorgfältig ausgearbeitetes Ferienprogramm in 10 Tagen geschafft. Es ist beinahe so, als hätte meine Klasse übersprungen, ohne es zu merken. Wohl nicht wahr sein. Man könnte einen Abstecher nach Helgoland ins Auge fassen. Oder wieder mal ein paar Tage totales Faulenzen einlegen. Von wegen. Das könnte dir so passen. Wir müssen irgendein tolles Fass aufmachen. Eine Insel ist halt eine Insel und da passiert nichts. Immerhin ist heute Nacht bei Braderup schon das vierte Haus abgebrannt. Und ihr seid natürlich davon überzeugt, dass wieder dieser geheimnisvolle Feuerteufel zugeschlagen hat. Genaues weiß man nicht. Herrschaften, ich habe das düstere Gefühl, dass wir uns ab sofort ganz ungeheuer langweilen werden. Womit der Knabe Otto, genannt Sputnik, sich ganz gewaltig getäuscht haben sollte. Als Hellseher hätte er bereits am nächsten Morgen Konkurs anmelden müssen, denn als die glorreichen Sieben am nächsten Morgen durch das Watt liefen und die Dünen heraufkeuchten... Das geht über meine Zentrifugalkräfte. Einfach phänomenal. Ja, das ist enorm. Ganz enorm sozusagen. Dieser Blick von der schmalsten Stelle der Insel, dort das Watt, da die Dünen... Und dahinter schon wieder das Meer. Und die Möwen. Stundenlang könnte ich denen zuschauen. Eigentlich war ich ja dagegen. Ich meine, als wir beschlossen, jeden Tag vor dem Kaffeetrinken mit einem Strandlauf zu beginnen. Aber jetzt, damals war ich der Meinung, dass Ferien nur zum Faulenzen da sind. Man legt sich auf den Rücken und macht nichts, als in die Bäume zu gucken. Die es hier in den Dünen leider nicht gibt. Symbolisch gemeint. So etwas Ähnliches hatte ich mir auch vorgestellt. Heute möchte ich mich in aller Form korrigieren. Es wäre geradezu ein Jammer gewesen, wenn ich mich bei unserer Abstimmung durchgesetzt hätte. Ich möchte mich dieser Meinung anschließen. Niemand kann uns daran hindern, jeden Tag ein halbes Kilo klüger zu werden. Hasta la vista, señores. Und nun galoppierten die glorreichen Sieben wie ein Rudel junger Hunde zum Strand hinunter. Schritt! Und nun wieder ein Aufschritt! Boje 11. Damit hätten wir die Hälfte. Gott sei Dank. Mensch, da liegt ja einer am Strand, mitten in der Sonne. Er scheint zu schlafen. Hat sie nicht alle Tassen im Schrank? Mit bloßem Oberkörper. In spätestens einer Stunde hat er sich einen Sonnenbrand geholt, dass die Heide wackelt. Ja, notfalls können wir ihn ja aufwecken, wenn wir zurückkommen. Los, weiter! Moment mal, fällt euch nichts auf? Das ist doch bloß irgendein fauler Trick. Hier ist die Puste ausgegangen. Jetzt hast du Lust auf eine kleine Pause. Ob euch nichts auffällt, habe ich gefragt. Schaut doch mal genau hin. Na, mach's nicht so spannend. Rund um ihn herum, nur ein paar Eindrücke von Möwen im Sand. Ich verstehe kein Wort. Keine Neuigkeit, die uns umschmeißt. Andererseits ist mir im Augenblick auch ziemlich schleierhaft, was... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Was ich meine, weit und breit keine Fußabdrücke von ihm. Hält es jemand für möglich, dass der Bursche ganz einfach vom Himmel gefallen ist in seinen zerfledderten Jeans? Karlchen hat mal wieder recht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich fange an zu begreifen. Jetzt müssen wir doch den Fall schon suchen. Quatsch mit Soße. Es gibt nur mal wieder die berühmten zwei Möglichkeiten. Wir sind ganz Ohr. Entweder ist dieser Knabe da drüben bei Flut über den Strand gestiefelt und hat sich dann auch bei Flut zum Ausschlafen mitten ins Wasser gelegt. Ja, ziemlich unwahrscheinlich. Aber kombinier mal weiter. Die Ebbe kommt, das Meer geht wieder zurück, spült die Fußspuren mit sich fort und lässt den Knaben am Strand zurück. Ja, unwahrscheinlich, wie gesagt. Und die Möglichkeit Nummer zwei? Die einzige, die in Frage kommt. Der ist überhaupt nicht von dieser Insel. Bestimmt hat ihn die Flut heute Nacht vom Meer herein an den Strand geschwemmt. Sie beugten sich über den Jungen, der immer noch bewegungslos im Sand lag. Er hatte pechschwarze Haare, seine Augen waren geschlossen und seine Arme lagen flach neben dem Körper. An der Seite hatte er zwischen Gürtel und Hose ein Messer, so wie es Pfadfinder tragen. Hey du! Hallo! Der macht wohl auch nur beim Zahnarzt den Mund auf. Also weißt du. Entschuldige, ist mir eben nur so herausgerutscht. Er atmet überhaupt nicht. Seine Hosen sind noch ganz nass. Irgendwas muss passieren. Wir können doch hier nicht wie die Standbilder herumstehen und die Augen erstaunt aufreißen. Vielleicht sollte man ihm einen Puls fühlen. Lass mich mal. Und? Nichts. Totale Funkstille. Ja, was machen wir? Oh Gott, er wird doch nicht... Da, unter dem Kinn. Seine Halsschlagader bewegt sich. Ich mache Wiederbelebungsversuche mit ihm. Manuel und Fritz, ihr flitzt zur Straße und versucht, das nächstbeste Auto anzuhalten. Karlchen und Hans galoppieren ins Dorf und holen Karlchens Vater mit dem roten Flitzer, falls niemand kommt. Und Emil und Sputnik, ihr macht euch auf den Weg zur Vogelwarte. Da ist ein Telefon. Vielleicht erreicht ihr damit noch vor den anderen einen Arzt oder Unfallwagen. Ist geritzt, wir sputen. Arzt oder Unfallwagen, klar. So, mein Junge. Und wir machen weiter. Ja, immer nur raus damit. Zu viel Nordsee im Magen wirft die stärksten Männer um. Ja, jetzt nur nicht schlapp machen. Gleich haben wir's. Und dann kamen Manuel und Fritz mit dem Milchwagenfahrer. Gemeinsam brachten sie ihn vorsichtig zum Milchwagen und fuhren ihn ins Haus Seestern. Unterwegs begegnete ihn Karlchen mit seinem Vater in seinem roten Flitzer. Der machte sofort kehrt und folgte ihnen. Auf dem Wagen schlug der Junge zum ersten Mal seine Augen auf. Guten Morgen. Doch der Junge sah ihn nur an, antwortete nicht, hustete plötzlich furchtbar. Als sie ihn vor dem Haus Seestern vom Wagen hoben und ins Haus tragen wollten, sagte der Junge plötzlich: Lass mal, vielleicht geht es besser so. Er legte die Arme um Paul und den Milchfahrer und stolperte zwischen ihnen ins Haus. Zuerst mal aufs Sofa mit ihm und zieht ihm sofort die nassen Sachen aus. Emma, hol Badetücher, sonst holt der Junge sich ja noch den Tod. Mein Vater holt Professor Stoll, wir müssen gleich hier sein. Da sind sie ja schon. Na, was machen wir denn für Sachen? Er betrachtete kurz den Jungen, der in Badetücher gepackt auf dem Sofa lag. Und jetzt, meine Herrschaften, wäre ich für eine Weile mit dem Patienten gern allein. Nur Gustchen sollte hier bleiben, falls ich etwas brauche. Die Großmutter bestand darauf, von allen nur mit Gustchen angesprochen zu werden. Sie blieb also im Zimmer, die anderen gingen vor das Haus auf den Hof. Am meisten würde natürlich einleuchten, dass er mit irgendeinem Boot draußen war. Der Sturm hat ihn überrascht, über Bord gerissen und an den Strand geworfen. So könnte es gewesen sein, Papa. Falls die Sache mit dem Boot stimmt, müssen wir ihn gleich fragen, ob er allein war. Sonst könnte es nämlich sein, dass noch andere auf dem Meer herumtreiben. Man müsste sofort die Küstenwache alarmieren. Am Strand haben wir weit und breit niemanden mehr gesehen. Ja, da kommt ja der Professor. Na, wie steht's denn? Der Junge ist organisch völlig in Ordnung. Ein paar Abschürfungen auf dem Rücken, aber das ist nicht der Rede wert. In der Hauptsache haben wir es mit Untertemperatur zu tun und dadurch mit zu niedrigem Blutdruck. Natürlich totale Übermüdung und womöglich noch ein Schock dazu, weiß der Himmel, wie lange der Bursche im Meer herumgeworfen wurde und um sein Leben kämpfen musste. Ich habe ihm als erstes Tabletten und heißen Kamillentee gegeben. Das heiße Bad wäre soweit, Herr Professor. Fein, Gustchen. Jungs, helft mir mal, den Patienten ins Bad zu bringen. Ich werde bei ihm bleiben, bis er aufgetaut ist. Wir wollen keinen Kollaps riskieren. Und nach dem Bad soll er sich ausschlafen, solange er lustig ist. Er hat Ihnen nicht erzählt, wie lange er im Wasser war und was überhaupt passiert ist? Nein, er ist stumm wie ein Fisch. Kein einziges Wort hat er gesagt, nicht einmal seinen Namen. Aber denken Sie, wie gesagt, an den Schock, den er sicherlich abbekommen hat. Wir wissen ja nicht, was alles hinter ihm liegt. Nach dem Bad schläft er tief und fest. Er hätte überhaupt keine Vorstellung davon, wo er sich befindet. Und da könnte es sein, dass er völlig unberechenbar reagiert, wenn er nach seinen bestimmt schauerlichen Erlebnissen wieder aufwacht. Sie können sich auf uns verlassen. Wir übernehmen die Krankenwache, und zwar jeweils zu zweit. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Na, dann bin ich ja beruhigt. Herr Kubatz, wenn Sie mich jetzt bitte in meine Praxis fahren würden. Ja. Der schwarzhaarige fremde Junge erwachte erst wieder am nächsten Morgen. Genau 9.28 Uhr, der Doktor ist da. Guten Morgen. Wie fühlst du dich? Wo bin ich? Du bist im Haus Seestern, mein Junge. Und das liegt bei Rantum auf Sylt. Sagt dir das etwas? Nein. Nein, ich glaube nicht. Darf ich zuerst einmal deinen Namen erfahren? Und was macht denn dein Rücken? Lass mal sehen. Meinen Namen? Du wirst doch deinen Namen wissen. Ich weiß, es klingt dumm. Aber ich weiß ihn nicht. Sie sind so freundlich zu mir. Ich danke Ihnen. Was du jetzt zuerst einmal brauchst, ist ein gutes Frühstück. Sag mal, habt ihr etwas anzuziehen für ihn? Es wäre besser, wenn er jetzt aufsteht. Kein Problem. Von Fritz bekam er eine gelbe Korthose, von Paul ein rot-blau kariertes Hemd und Emil spendierte ein paar Tennisschuhe. Dann sah der Fremde Paul. Dich habe ich zuerst gesehen und du hast mir das Leben gerettet. Ach, nun quatsch keine Opern. Der Junge aus dem Meer zog sich an und blickte in den Spiegel. So sehe ich also aus. Ich habe mich nämlich noch nie gesehen. Das ist sehr interessant. Also, dann fassen wir mal zusammen. An alles, was seit deinem kurzen Aufwachen am Strand und danach passiert ist, kannst du dich genau erinnern. So ist es doch. So ist es. Und alles, was davor liegt, hast du vergessen. Das letzte und gleichzeitig erste, woran du dich erinnerst, ist das Gesicht des Jungen, der sich am Strand über dich beugte. Der mit dir Freiübungen machte. Ist das hier unser Paul? Mein Lebensretter. Vermutlich hat er dir wirklich das Leben gerettet. Oder besser, es ist sogar ganz sicher. Wo kommst du her? Was ist in dieser vergangenen Nacht mit dir passiert und wie heißt du überhaupt? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß es wirklich nicht. Und als du vorhin in den Spiegel geschaut hast? Seitdem weiß ich wenigstens, wie ich aussehe. Der Junge muss jetzt erst einmal einen Namen bekommen. Es ist doch ein unmöglicher Zustand, dass hier im Hause jedes Tier seinen Namen hat, die Schildkröte inbegriffen und er nicht. Hast du selbst einen Vorschlag? Eigentlich müsste er mir einen Namen geben. Er hat mir ja schließlich das Leben... Ja, ist ja schon gut. Im Übrigen schlage ich Alexander vor, weil... Mein eigener Vorname gefällt mir nämlich nicht so besonders. Und wenn ich mir hätte einen aussuchen dürfen, hätte ich gern Alexander geheißen. Einverstanden? Einverstanden. Einstweilen werden wir dich also Alexander nennen. Allerdings nur so lange, bis du deinen richtigen Namen wiedergefunden hast. Und ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Wie geht es jetzt weiter? Tja, ich kann nichts finden. Bis auf die paar Schrammen hier an den Schulterblättern ist er vollkommen gesund. Gesünder geht's überhaupt nicht. Seine Haut ist noch empfindlich und trocken durch das Meerwasser, aber das kann man durch Einölen heilen. Sein Blutbild ist in Ordnung. Vielleicht Gehirnerschütterung? Dann müsste er mindestens Kopfschmerzen haben. Hab ich aber überhaupt nicht. Was um alles in der Welt ist es dann? Also ich quatsche jetzt mal völlig ohne Girlanden. Was heißt denn das? Dass ich ganz offen sagen will, was ich weiß und was ich denke. Das ist das Beste für Alexander und für uns alle, die wir Hals über Kopf in diese Geschichte hineingestolpert sind. Was in dieser Gewitternacht passiert ist, davon haben wir nicht die geringste Ahnung. Wir wissen nur eines. Am nächsten Morgen liegt ein Junge am Strand und als er aufwacht, kann er sich an nichts erinnern. Wenn es nur nach seinem Gedächtnis ginge, ist es genauso, als hätte er nie gelebt. Du korrigierst mich doch, Alexander. Bisher stimmt alles. Alles andere, was nicht mit dem Gedächtnis zusammenhängt, funktioniert einwandfrei. Er atmet normal, putzt sich die Zähne, kann gehen und sicherlich auch schwimmen, sonst wäre er ertrunken. Und ich wette, er kann auch mit dem Fahrrad fahren. Und auch die Sonne, die da gerade durchs Fenster scheint, verwirrt ihn nicht. Tag und Nacht, Wind, Wasser, Schlafen, Essen, alles das kennt er. Hat es nicht vergessen. Sie haben doch gleich anfangs von einem Schock gesprochen. Kann nicht dieser Schock vorübergehen und alles ist wieder, wie es vorher war? Ich fürchte, dass das hier mehr ist. Ein Schock ist eine teilweise Nervenlähmung, die aber im Allgemeinen nicht so lange dauert. Oft nur Augenblicke, aber höchstens ein paar Stunden. Nein, nein, ich fürchte, in diesem Fall ist es eine Amnesie. Was ist eine Amnesie? Und was würde das für mich bedeuten? Es könnte sein, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Eine Amnesie verschluckt die Erinnerung. Und man kann nie wissen, wie lange sie dauert. Allmählich kehrt das Gedächtnis zurück. Vielleicht in 2 Tagen, manchmal in ein paar Stunden. Oder in 2 Jahren? Könnte das auch sein? Das Gehirn ist nicht mein Fachgebiet. Ich muss dich nur bitten, uns zu helfen. Du musst mitarbeiten, dein Gedächtnis zurückzugewinnen. Außerdem habe ich schon einen guten Freund in Hamburg angerufen, der Spezialist auf diesem Gebiet ist. Er weiß genau, was sich in unseren kleinen grauen Zellen abspielt. Ich bin sicher, er kann dir helfen. Warten wir also auf den Gehirnzellenfachmann. Ich kümmere mich inzwischen um das Mittagessen. Und ihr könnt ja noch ein bisschen an den Strand gehen. Alexander, geh bitte nicht in die Sonne. Und während die Jungen zum Strand gingen, informierte Professor Stoll die Polizei in Rantum, denn Ordnung muss sein. Polizeiwachtmeister Küselwind meinte, als er die Geschichte gehört hatte, die ganze Sache sei für ihn einige Nummern zu groß. Er müsse Kommissar Michelsen von der Kripo in Westerland einschalten. Und während sie auf ihn warteten, fiel Chefredakteur Kubatz etwas ein. Aber das sagte er erst zu sich, als er allein war. Ach, ich bin ein so dummes Kamel, dümmer geht's gar nicht. Ich renoze aus. Bei alledem habe ich doch glatt vergessen, dass ich eine Zeitung am Bein habe. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Na, aber noch ist es nicht zu spät. Allerdings 11:55 ist es schon. Hans? Ja, Herr Kubatz? Pass auf, mein Freund. Du wirst im Affentempo die glorreichen Sieben am Strand finden und meinem Herrn Sohn unauffällig, sage ich, sagen, er soll mit seinem Fotoapparat unauffällig ein paar Fotos von Alexander schießen. Schön scharf. Nur den Kopf, als sei es für ein Passbild. Und ihr müsst aufpassen, dass niemand etwas davon bemerkt, auch nicht der Wachtmeister, der Alexander bewachen soll. Und während Karlchen tat, was sein Vater ihm aufgetragen hatte, telefonierte der mit den Bad Rittershuder Nachrichten und kündigte einen Knüller, eine große Exklusivstory an und gab genaue Anweisungen darüber, wie die Story gegenüber der Konkurrenz, vor allem der großen Zeitungen, abzusichern sei, bis er genügend Stoff aus dieser Sensationsstory geschlagen habe. Passen Sie auf, Hildesheimer. Ich habe mit keinem Wort Sylt erwähnt. Ja, ich schreibe nur von einer Insel. Das kann Nord, kann Ostsee sein. Und Sie wissen nicht, wo ich Urlaub mache. Klar? Danach war sein journalistisches Gewissen beruhigt. Dann wählte er die Nummer des Inselflugplatzes und buchte einen Flug nach Hamburg. Denn zur Story musste ja auch ein Bild Alexanders nach Bad Rittershude. Und wie er in Hamburg die Redakteure der größten deutschen Nachrichtenagentur aufs Kreuz legte, eine Riesenstory an ihn vorbeischmuggelte, ist eine Geschichte für sich. Und soll es genügen, dass er es schaffte, das Bild pünktlich per Bildfunk nach Bad Rittershude zu bringen. Gerade als Chefredakteur Kubatz von Sylt abflog, den Film mit Alexanders Porträts in der Tasche, kam Kommissar Michelsen im Haus Seestern an. Nach höflicher Begrüßung und Vorstellung kam er zur Sache und vernahm zuerst die glorreichen Sieben, dann den Professor und die anderen Beteiligten. Den Professor fragte er schließlich, ob Drogen im Spiel gewesen sein könnten. Das war sogar eine meiner ersten Befürchtungen, aber die Blutuntersuchung beweist einwandfrei, dass keine Drogen im Spiel sind. Mhm. Mit Sicherheit nicht. Drogen? Bei einem Jungen in diesem Alter? Es gibt beinahe schon Kindergärten, in denen dieses Zeug geschluckt wird. Du weißt doch, was Drogen sind. Ja, Hasch und sowas ähnliches. Genau. Hast du schon mal sowas ähnliches genommen oder hat dich jemand dazu überredet? Ich weiß es nicht. Aber du weißt, wie viel 12 mal 12 ist? 144. Und wo hast du rechnen gelernt? Ich weiß es nicht. Er kann rechnen, aber weiß nicht, wo er es gelernt hat. Wieso bist du eigentlich von zu Hause weggelaufen? Ich weiß nicht, ob ich weggelaufen bin. Ich weiß es wirklich nicht. Und diese Bilder? Sagen dir diese Bilder vielleicht etwas? Schau sie dir an. Häuser, die abgebrannt sind. Ja, 4 abgebrannte Häuser. Abgebrannt hier auf dieser Insel. Was hast du damit zu tun? Ich weiß es nicht. Sehr interessant. Du gibst also immerhin zu, dass du es gewesen sein könntest. Ja, ich kann es gewesen sein und ich kann es nicht gewesen sein, weil ich mich an überhaupt nichts mehr erinnern kann. Also Schluss jetzt. Ich wollte Sie nicht daran hindern, Ihr Verhör so zu führen, wie Sie es für richtig und auch notwendig halten, aber jetzt gehen Sie zu weit. Als Arzt trage ich im Augenblick die Verantwortung für den Jungen. Bitte lassen Sie ihn jetzt in Ruhe. Ganz im Gegenteil. Wir werden ihn mitnehmen. Haben Sie einen Haftbefehl? Den besorge ich nachträglich, wenn Sie gestatten. Und mit welcher Beschuldigung? Vorläufig wegen Brandstiftung. Aber ich bin überzeugt, dass noch eine ganze Latte dazukommt. Herr Michelsen, ich kenne Sie ja gar nicht wieder. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass dieser Junge der gesuchte Feuerteufel ist. Und weshalb nicht, wenn ich bitte fragen darf? Sie brauchen ihn doch nur anzusehen. Sieht so ein Mensch aus, der Häuser anzündet? Ich habe Burschen gesehen, die mit den unschuldigsten Engelsgesichtern Banken überfallen haben. Übrigens können Sie ihn gar nicht mitnehmen. Wollen Sie mir das bitte erklären? Nach altem und gutem Recht auf der Insel gehört Strandgut dem, der es findet. Und ein Mensch ohne Gedächtnis ist Strandgut. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, also ich hatte natürlich nie an eine Verhaftung gedacht. Man kann doch so einen Jungen nicht einfach in eine Gefängniszelle sperren, aber die Drohung mit einer Verhaftung war gewissermaßen meine letzte Trumpfkarte. Leider zwingt mich mein Beruf manchmal dazu, den wilden Mann zu spielen. Oft bekommen wir so ein Geständnis. Das ist schlimm, aber es ist nun einmal so. Ich möchte mich entschuldigen, aber es war nicht vergeblich. Du hast mich nämlich so weit gebracht, dass ich jetzt anfange, dir deine Geschichte zu glauben. Sie verwandeln sich wieder in einen Mensch. Da ist mir mein Beruf doch lieber. Na, gebraucht werden wir beide. Und weil die Medizin im Augenblick mit ihrem Latein am Ende ist, brauchen wir jetzt zuerst einmal die Polizei. Also an die Arbeit. Erkennungsdienstliche Behandlung des Jungen, das heißt die Fingerabdrücke, Personenbeschreibung, Protokoll über die ganze Sache von A bis Z, Aussagen der Jungen, von Ihnen, Herr Professor, und vor Ihnen, Frau Kubatz. Und so weiter und so weiter. Routine, die ich hasse, ja. Die aber leider sein muss, wenn wir sorgfältig und erfolgreich arbeiten wollen. Also, erst einmal die Fingerabdrücke, dann das Protokoll. Das muss leider sein, Alexander. Wenn es sein muss, die Finger kann ich mir ja schließlich wieder waschen. Die ganze Prozedur gehört nun einmal zur Feststellung deiner Identität. Und es tut bestimmt nicht weh. Und während der Kommissar in Rantum seine Routinearbeiten erledigte, machte Chefredakteur Kubatz in dem kleinen Flugzeug, das ihn von Hamburg nach Sylt zurückbrachte, eine Bekanntschaft, von der er nicht ahnte, welche Bedeutung sie für ihn und alle anderen, besonders für Alexander, haben sollte. Er lernte nämlich Herrn Morgano kennen, einen etwas auffallend gekleideten 50-jährigen Herrn, der Angst vom Fliegen hatte. Und Herrn Kubatz bat, sich mit ihm zu unterhalten, weil das die Angst vertreiben würde. Und als Revanche wollte er ihm Freikarten für die ganze Familie für seine große Show anbieten. Er sei nämlich der Chef des Unternehmens International Artistic und sein Unternehmen gastiere nun 2 Tage auf Sylt. Vorsicht, meine Familie ist fast eine komplette Fußballmannschaft. Das erschütterte Herrn Morgano wenig und so nahm dann der Chefredakteur die Einladung dankend an. Eine Einladung, die Folgen haben sollte. Doch zunächst hatte die Veröffentlichung über Alexander in den Bad Rittershuder Nachrichten Folgen. Natürlich kriegten die cleveren Reporter der großen Tageszeitung und Illustrierten bald heraus, um welche Insel es sich handelte und wo Alexander zu finden war. Auch Rundfunk- und Fernsehreporter kamen und so wurde Haus Seestern von Reportern regelrecht belagert. Das war dann auch der Grund dafür, warum alle anderen zur Vorstellung der Künstler von Herrn Morgano gingen, nur die Großmutter und Alexander nicht. Soll der Junge denn Spießruten laufen? Nein, geht man lieber ohne uns. Außerdem hat das Fernsehen vorhin sein Fahndungsfoto gebracht. Wer kennt diesen Jungen und so weiter? Also besser ist, er bleibt bei mir. Dann ist das sicherer. Du wirst langsam bekannt wie ein Filmstar, Alexander. Lass doch den Quatsch. Gehen wir lieber. Die Taxen sind da. Das Zelt, in dem die Artisten von Herrn Morgano auftraten, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Programm sehr bunt. Herr Morgano selbst produzierte sich als Zauberkünstler und später beim Spaziergang durch das Publikum als perfekter Taschendieb. Allerdings merkten die Bestohlenen erst etwas von ihrem Verlust, als Herr Morgano ihnen die entwendeten Uhren, Brieftaschen und Brillen auf der Bühne zeigte. Und die Besitzer bat sich, ihr Eigentum auf der Bühne bei ihm abzuholen. Und dann kam Psycho, das Wunder der Hypnose. Meine Damen und Herren, viele Leute behaupten, dass Hypnose ein fauler Zauber ist. Ich will versuchen, Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Ohne jedes andere Hilfsmittel, nur mit der Kraft meines Willens und meiner Augen, werde ich diese Personen, die ich auf die Bühne gebeten habe, in Trance, also eine Art Schlaf, versetzen. Sie werden dann meine Befehle ausführen. Aber sie werden sich an nichts mehr erinnern können, wenn ich sie wieder aufwecke. Und dann wandte er sich einer ziemlich dicken Dame zu. Also, meine Dame, darf ich Sie bitten, zu mir in die Mitte der Bühne zu kommen? Ja, so ist es richtig. Bleiben Sie hier stehen und blicken Sie mir in die Augen. Sie sind müde. Sie wollen schlafen. Tief schlafen. Sie werden jetzt alles tun, was ich Ihnen sage. Und wenn ich Sie wieder aufwecke, Sie wollen schlafen. Tief schlafen. Sie werden jetzt alles tun, was ich Ihnen sage. Und wenn ich Sie wieder aufwecke, werden Sie alles vergessen haben. Darf ich jetzt einen Herrn auf die Bühne bitten, der kontrollieren soll, dass ich hier nicht mit doppeltem Boden arbeite? Herr Kubatz war mit einem Satz auf der Bühne. Psycho gab ihm 100 Mark. Dann befahl er der Frau, die Arme hoch über den Kopf zu strecken. Sie können Ihre Arme nicht bewegen. Nicht herunternehmen. Reichen Sie der Dame den 100-Markschein. Können Sie den Arm herunternehmen, um nach dem 100-Markschein zu greifen? Die Dame konnte es nicht. Unglaublich. Hier, nehmen Sie diese Billardkugel. Irgendetwas Besonderes daran? Nein. Gut, geben Sie sie mir zurück. Sie können die Arme jetzt wieder herunternehmen. Öffnen Sie die rechte Hand. Ich lege Ihnen jetzt ein Stück glühende Kohle hinein. Die Frau nahm die Billardkugel und schrie auf vor Schmerz. Auf ihrer Hand bildete sich eine große Brandblase. So wie Sie eingeschlafen sind, werden Sie jetzt wieder aufwachen und sich an nichts erinnern. Mein Herr, betrachten Sie noch einmal die Hand der Dame. Das ist ja unglaublich. Die Brandblase ist weg. Wirklich sehr merkwürdig. Ich danke Ihnen. Das Publikum klatschte begeistert Beifall. Doch das war erst der Anfang von Psychos Künsten. Nun schläferte er alle anderen auf der Bühne ein und zwei Besuchern redete er ein, sie seien hart wie Eisen und legte sie dann mit den Köpfen und Fersen auf zwei Stühle. Sie blieben liegen wie Bretter. Die anderen ließ er schwitzen und frieren und wieder schwitzen und befahl ihnen, sich ihrer Kleider zu entledigen. Als sie nur noch mit dem Slip auf der Bühne standen, ließ er sie erwachen. Das Publikum kreischte vor Vergnügen und die Testpersonen sahen fassungslos an sich herunter. Schamhaft zogen sie sich wieder an. Mit einem Tusch verabschiedete sich Psycho. Also ich muss schon sagen, das war toll. Unglaublich, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Wirklich kaum zu fassen. Herr Professor, verzeihen Sie, wenn ich störe. Ich heiße Landauer, Albert Landauer, wenn ich mich mit meinem bürgerlichen Namen vorstellen darf. Sehr erfreut. Sie waren toll. Besten Dank. Aber ich sehe, Sie sind in Eile und ich will Sie nicht aufhalten. Wieso? Kann ich etwas für Sie tun? Nein, umgekehrt vielleicht. Es wäre möglich, dass ich Ihrem jungen Patienten helfen kann. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein verlorenes Gedächtnis in der Hypnose zurückkommt. Ich möchte das hier in aller Bescheidenheit zu bedenken geben. Ich wohne drüben in der Pension Möwenblick und habe mir für alle Fälle erlaubt, Ihnen meine dortige Telefonnummer zu notieren. Ich bin morgen den ganzen Tag zu Hause. Oh, das trifft sich ja großartig. Ich erwarte morgen meinen Freund Schreiber aus Hamburg, der den Jungen untersuchen und behandeln soll. Ich werde ihm von Ihrem freundlichen Angebot berichten und er soll dann entscheiden, ob wir davon Gebrauch machen. Professor Schreiber etwa? Ja. Der kleine Professor, wie man ihn nennt. Sie kennen ihn? Wenn es dieser Professor ist, den ich meine, dann müsste er sich eigentlich an mich erinnern. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. Ich halte mich also zu Ihrer Verfügung. Gut, bis morgen also. Bis morgen. Landauer? Natürlich kenne ich den Mann. Psycho nennt er sich jetzt. Ja, er ist es. Nur dicker ist er geworden. Was ist Hypnose überhaupt? Ach, darüber könnte man stundenlang dozieren. Um es kurz zu machen. Hypnose ist ein Zustand, in dem Bewusstsein und Unterbewusstsein miteinander in Verbindung stehen. Jedenfalls kann ein solcher Mann wie dieser Herr Psycho mir einen Befehl geben und ich gehorche ihm. Dass ich da auf der Bühne rumgetanzt sein soll... Also ich kann mich beim besten Willen an nichts mehr erinnern. Mir geht es genauso. Ich habe noch gemerkt, wie ich eingeschlafen bin. Aber was dann passiert ist, davon habe ich nicht die blasseste Ahnung. Ich bin erst wieder zu mir gekommen, als sich das ganze Zelt vor Lachen gebogen hat. Und dann habe ich entdeckt, dass ich in meiner Badehose dagestanden bin. Ich hätte das alles auch nicht für möglich gehalten, wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre. Dann könnte aber doch so ein Mann wie dieser Landauer auch glatt in eine Bank stiefeln, den Kassierer hypnotisieren und ihm befehlen, dass er ihm das ganze Bargeld aus dem Safe holt. Ganz so einfach ist die Sache nicht. Zuerst einmal behauptet die Wissenschaft, dass kein Mensch gegen seinen Willen hypnotisiert werden kann. Und es gibt natürliche Sperren in jedem Menschen. Er tut auch in der Hypnose nichts, was er sonst nicht auch tun würde. Man kann niemandem einen Mord befehlen, außer einem Mörder. Jemand, der sonst vielleicht auch stehlen würde, könnte also zu einem Diebstahl angestiftet werden, wenn er hypnotisiert wird. Ja, das ist unter Umständen nicht auszuschließen. Das klingt ja nicht sehr beruhigend. Hypnose ist auch kein Kinderspielzeug. Was meinst du also zu dem Angebot von Herrn Landauer? Es gibt Fälle von Gedächtnisverlust, bei denen Hypnose tatsächlich geholfen hat. Im Zustand der Trance ist es möglich, dass plötzlich vergessene Namen, Zahlen und Orte wieder in die Erinnerung zurückgerufen werden. Das könnte uns ein ganzes Stück weiterhelfen. Aber eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Wollen wir es probieren, Alexander? Wenn es schon manchmal geholfen hat. Ich habe keine Angst davor. Dann wollen wir das Ganze mal überschlafen. Am nächsten Morgen kamen die Professoren und Alexander überein, das Experiment zu wagen. Herr Landauer wurde gebeten zu kommen. Mein lieber Herr Landauer, ein Wiedersehen unter höchst ungewöhnlichen Umständen. Aber so bleibt das Leben interessant. Sehr verehrter Herr Professor, es ist mir wirklich eine große Freude und ich bin ehrlich gerührt, wenn ich an unsere ersten Begegnungen zurückdenke. Ja, ja, damals wollte ich noch die ganze Welt auf den Kopf stellen. Nun, das legt sich. Hier ist also unser Sorgenkind, unser Alexander. Alexander aber erschrak, als er Psycho erblickte, was allerdings niemand bemerkte. Und Psycho sprach ihn sofort an. Wir kennen uns nicht. Viele Menschen, die mich zum ersten Mal sehen, sind erstaunt und vielleicht sogar erschreckt. Das kommt von meinen Augen, ich weiß es. Aber beruhige dich. Sei ganz ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Was ist, Alexander? Sollen wir den Versuch abbrechen, Herr Landauer? Was meinen Sie? Du weißt, Alexander, dass ich dir helfen will, dein Gedächtnis wiederzufinden. Das weißt du. Und du möchtest doch auch, dass du dich wieder an deinen Namen erinnern kannst und daran, wo du herkommst. Ja, bitte helfen Sie mir. Ich werde dir helfen. Du bist müde. Komm, setz dich. Ich weiß, dass du müde bist. Gleich wirst du einschlafen. Und dann wirst du mir meine Fragen beantworten. Du bist müde, sehr müde. Du schläfst jetzt schon. Du bist eingeschlafen und schläfst immer tiefer. Die geringste Ablenkung würde das Experiment gefährden. Lassen wir die beiden allein. Da brauste draußen ein Starfighter durch die Luft und durchbrach mit donnerndem Knall die Schallmauer. Tut uns verdammt leid. Ja, wenn so etwas dazwischen kommt, wirkt das wie eine kalte Dusche. Der Höhepunkt einer Hypnose, das ist so, als wenn man als Schlafwandler über eine Dachrinne balanciert. Weckt man ihn plötzlich auf, wird er zwangsläufig abstürzen. Wie fühlst du dich, Alexander? Alles in Ordnung? Ich glaube, er ist noch nicht ganz wach. Keine Sorge, in 2 Minuten ist er wieder völlig klar. Es ist bedauerlich, dass Sie gerade im entscheidenden Moment gestört wurden. Bestimmt hätten Sie noch mehr erfahren. Wir sollten den Versuch bei mir in der Klinik wiederholen. In der nächsten Woche haben wir ohnehin 2 Tage frei. Ich stehe Ihnen dann gern zur Verfügung. Na, bist du munter, mein Sohn? Ja, ich bin wieder munter. Sieht aber gar nicht so aus. Hast du Kopfschmerzen? Nein, ich bin nur ein wenig müde. Dafür wirken Sie aber ganz aufgekratzt. Ja, stimmt. Ich fühle mich pudelwohl. Aber wir müssen uns beeilen, denn es wird bald regnen. Alexander sollte sich vor der Reise noch etwas hinlegen. Und die anderen können ja baden gehen, wenn der Regen aufhört. Ich wette, bald scheint wieder die Sonne und dann ist der Strand noch leer. Gesagt, getan. Alexander ging zu Bett, die anderen baden. Da wurden sie plötzlich aufgescheucht. Die Großmutter kam so schnell sie konnte an den Strand gelaufen. Er ist weg! Alexander ist verschwunden! Was? Verschwunden? Das kann doch nicht wahr sein! Weg war er! Verschwunden! Wie meine Faust, wenn ich die Hand aufmache. Großfahndung! Und bei dieser Großfahndung entdeckten sie auf einem Hügel neben der Hauptstraße das Fahrrad, das zusammen mit Alexander aus dem Haus Seestern verschwunden war. Doch von Alexander keine weitere Spur. Die konnten sie auch nicht entdecken, denn der saß zwischen neben Herrn Landauer in einem grauen Volkswagen, der nach List unterwegs war. Du sagst, dass nur die alte Dame im Haus war und die hat geschlafen? Ja. Man hat also nicht bemerkt, wie du mit dem Fahrrad den Hof verlassen hast. Bist du sicher? Ja. Du bist ein artiger Junge. Und du wirst auch jetzt wieder tun, was ich dir sage. Setz diese Mütze auf, nimm die Sonnenbrille. Trotz Fernsehen und Zeitungen wird dich so keiner erkennen. Jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren, mein Freund. Dennoch, jetzt geht es um die Wurst. Kannst du dich noch an das Schiff erinnern davon? Ja, auf diesem Schiff war ich schon. Ausgezeichnet. Und du weißt genau, was du zu tun hast? Die Tasche zurückholen. Ja. Dann besorge ich jetzt die Fahrkarten. Bis das Schiff ablegt, haben wir noch genau 20 Minuten Zeit. Das sollte genügen. Hast du alles begriffen? Du darfst jetzt keinen Fehler machen. Findest du die Garderobe wieder? Ich weiß genau Bescheid. Fein. So. Und hier ist der Schlüssel zu der Tasche. Steck ihn gut weg. Und nun wollen wir unser Glück probieren. Du gehst voraus. Alexander tat, was Psycho ihm gesagt hatte. Er ging zur Garderobe und wollte die Tasche abholen. Aber da er keinen Garderobenschein hatte, verweigerte der Mann an der Garderobe die Herausgabe der Tasche. Da trat Herr Psycho auf den Plan. Hallo, Peter. Nein, so eine Überraschung. Sind deine Eltern auch an Bord? Aber was machst du denn nur für ein Gesicht, hm? Hat man dir deine Bonbons geklaut, oder was ist los? Ja, leider ist die Sache mit dem jungen Mann etwas kompliziert. Vor 3 oder 4 Tagen will er abends diese Tasche hier zur Aufbewahrung gegeben haben und jetzt möchte er sie wieder abholen. Aber er hat seine Garderobenmarke verloren. Irgendwie ist mir sein Gesicht ja bekannt. Mag ja auch alles wahr sein. Aber da könnte doch jeder kommen. Ja, ohne Marke darf ich nichts rausgeben, ist ja, Vorschrift. Ja. Die Tasche kommt zum Fundamt wie die Regenschirme. Und dort muss er sich ausweisen. Dann bekommt er die Tasche auch zurück, wenn er beweisen kann, dass es seine ist. Ordnung muss sein. Ja, wo kämen wir denn sonst hin, ne? Was ist denn so Wichtiges drin in der Tasche? Schulbücher. Schulbücher in den Ferien? Oh nein. Ach so, ja, du warst ja lange krank. Und da musst du in den Ferien nachholen? Aber ohne Marke. Hast du denn wenigstens den Schlüssel zur Tasche? Ja, hier ist er. Na, dann lassen Sie uns doch mal zum Spaß probieren. Zeigen Sie doch mal her. Linke Schloss schließt. Mhm. Rechte Schloss schließt auch. Hm? Inhalt? Na, schauen Sie mal. Schulbücher. Ja. Na, die Sache dürfte doch wohl klar sein. Also gut, ausnahmsweise. Nimm die Tasche und schieb ab. Aber 8 Mark kostet dich der Spaß. 4 Tage Aufbewahrung und die Garderobenmarke. Ach, das übernehme ich. Hier sind 10 Mark. Stimmt so. Oh, danke, danke. Man soll immer helfen, wo es geht. Freundlichen Dank, mein Bester. Komm, Peter. Und dann ging Herr Landauer mit Alexander in die noch leere Schiffsbar und schläferte ihn ein. Wenn du jetzt aufwachen wirst, hast du alles vergessen. Du kannst dich an nichts mehr erinnern, wenn du aufwachst. Du hast diese dunkelbraune Ledertasche noch nie gesehen. Du hast mich nie gesehen. Du erinnerst dich an überhaupt nichts, wenn du jetzt aufwachst. Und du wirst nun aufwachen. 1, 2, 3. Kurz darauf heulte die Schiffssirene, alle Bordgäste wurden aufgefordert, das Schiff zu verlassen, Passagiere am Pier zum letzten Mal aufgefordert, an Bord zu kommen. Herr Landauer verschwand. Er lief zu seinem Volkswagen und fuhr davon, ohne sich umzuschauen. Das war sein Fehler. Sonst hätte er gesehen, dass ein schwarzhaariger Junge in einem der Fischkutter, der längsseits des Fährschiffes gelegen hatte, auch an Land kam. Alexander hatte im letzten Augenblick das Schiff über die Laderampe im Unterdeck verlassen, denn kaum, dass Herr Landauer davongeeilt war, passierte mit Alexander etwas Merkwürdiges. Es war, als explodierte eine Glühbirne in seinem Kopf. Plötzlich sah er klar und hörte deutlich alle Geräusche. Die Glasglocke der Hypnose war plötzlich zerbrochen, die Erinnerungssperre nicht mehr intakt. Er erinnerte sich plötzlich sehr deutlich an alles, was passiert war. Kaum an Land rief er in der Villa Seestern an. Hallo, Haus Seestern, Kubatz hier. Hier spricht Alexander oder Peter. Und dann berichtete Alexander oder Peter alles, was geschehen war. Tja, dieser Herr Landauer scheint es faustdick hinter den Ohren zu haben. Warte an der Fähre in List, wir holen dich ab. Okay. Also das ist ja eine abenteuerliche Geschichte. Dieser Unmensch muss sein Talent zum Hypnotisieren missbraucht haben. Aber weiß der Teufel, was dahinter und in der braunen Tasche drinsteckt. Ich komme in jedem Fall mit. Paul, informiere den Kommissar Michelsen. Geht klar. Ich habe nur Angst, der Bursche büchst aufs Festland aus. Das werden wir verhindern. Er müsste doch bald seinen Auftritt haben. Ja, die Künstler wollen heute nach der Vorstellung den letzten Zug nehmen. Und Landauer wohnt in der Pension Möwenblick. Los, nichts wie hin. Einige müssen ein Auge auf die Pension haben, die anderen beobachten die Vorstellung. Wo immer Landauer auftaucht, wir müssen an seinen Fersen bleiben. Und achtet auf den grauen VW. Und so wurde der ahnungslose Herr Landauer eingekreist und überwacht. Die Jungen sahen, wie er aus der Pension Möwenblick kam, die braune Ledertasche im grauen Volkswagen verstaute, dann in seinen Garderobenwagen ging, sich umzog und auf seinen Auftritt wartete. Inzwischen waren die Professoren Stoll und Schreiber mit Alexander beim Kommissar Michelsen und berichteten ihm alles, was Alexander erlebt hatte. Dabei kamen noch ein paar Überraschungen zutage, für die Alexander sorgte. Ich weiß jetzt wieder alles. Ich heiße Peter Gramlich, wohne in Iserlohn und war mit meinen Eltern im Hotel Larkolk in Kongsmark. Aha. Dort verschwand aus einem Hotelzimmer ein ansehnlicher Spielgewinn, den jemand im Spielcasino des Hotels gemacht hatte, spurlos. So um die 100.000 Kronen, glaube ich. Und ich glaube, das Geld ist in der braunen Ledertasche von Herrn Landauer und er ist ein Dieb. Alles schön und gut, nur beweisen müssen wir das. Doch erst werden wir mal deinen Eltern im Hotel Bescheid sagen. Und dann müssen wir zum Bahnhof. Irgendwie müssen wir diesen sauberen Herrn zu fassen kriegen. Selbstverständlich verlangt dieser Herr Landauer Beweise, wenn ich ihn festnehmen will. Und er wird mir vorhalten, was ihm täglich an Gage verloren geht, wenn ich ihn verhafte. Dafür kann er mich verantwortlich machen und mich schließlich noch wegen Rufschädigung vor den Kadi zitieren. Nein, nein, so einfach ist das nicht, meine Herren. Also, erst einmal auf zum Bahnhof. Am Bahnhof warteten schon die glorreichen Sieben. Wo ist der? An der Würstchenbude. Aber nicht mehr lange, der Zug fährt in 10 Minuten. Und Herr Landauer fährt nicht nur bis Hamburg. Mhm. Er will weiter nach München und hat sich am Schalter erkundigt, wie er von dort weiter nach Rom kommt. Gut gemacht, mein Sohn. Es steht also fest, dass er türmen will. Lassen Sie ihn nicht entwischen. Was er getan hat, ist ganz abscheulich. Als hätte ein Arzt absichtlich die falsche Medizin verschrieben. Da kam ein Junge von der Tankstelle gegenüber dem Bahnhof und trug einen Packen Bücher zu Herrn Landauer. Doch der wehrte ab, er wollte die Bücher nicht haben, es interessierte den Kommissar. Als der Junge an ihn vorbeikam, hielt er ihn an, nahm ihm die Bücher ab. Fein säuberlich stand in jedem Buch Peter Gramlich, Iserlohn, Karlsstraße 18. Und dann berichtete der Junge, dass diese Schulbücher in dem grauen Volkswagen gefunden worden seien, den dieser Herr da gemietet hatte, und nun wolle er sie nicht zurückhaben, obwohl doch... Ist schon gut, mein Junge. Jetzt holen wir uns diesen sauberen Herrn. Herr Landauer? Ja, bitte? Ich muss Sie leider bitten, mir zum Revier zu folgen. Was soll denn das? Ich protestiere. Ich verpasse meinen Zug. Kommen Sie. Es ist sinnlos, sich zu weigern. Ich verhafte Sie wegen Diebstahls. Alles andere auf dem Revier. Das ist doch eine Unverschämtheit. Wie man's nimmt. Darf ich Sie um den Schlüssel zur Tasche bitten oder muss ich Sie durchsuchen lassen? Also. Auf dem Revier packte der Kommissar dann die Tasche aus. Aha. Ein Schlafanzug, Hausschuhe, ein Reisenecessaire, eine Flasche Haarwasser und... Was ist denn das? Eine dänische Zeitung. Mit Datum vom 7. August. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf eine Ölquelle gestoßen. Angezapft im Hotel Larkolk in Kongsmark. Wie? Wenn das Fernschreiben meiner Kollegen stimmt, müssten hier nun genau 211.397 Kronen drin sein, die sie gestohlen haben, oder? Tatsächlich. Mehrere Bündel dänischer Kronen. Laut Fernschreiben wurde diese Summe am 2. August aus dem Zimmer 24 gestohlen. Ich verweigere jede Aussage. Das ist Ihr gutes Recht, wird Ihnen aber wenig helfen. Also, plaudern wir mal ein wenig. Ich beuge mich nur der Gewalt. Aber, Sie löffeln jetzt gefälligst aus, was Sie sich eingebrockt haben, klar? Wir haben die Aussage von Peter Gramlich. Den kenne ich nicht. Seine Schulbücher in Ihrem Leihwagen. Da bleibt öfter etwas liegen. Und wir haben den Garderobier als Zeugen. Der wird Sie mühelos identifizieren und die Tasche auch. Also gut, ich werde Ihnen alles erzählen. Es war keine schöne Geschichte, die Herr Landauer da nun dem Kommissar erzählte. Aber die Wahrheit. Die traurige Geschichte, wie ein Mensch der Versuchung nicht widerstehen kann, schnell zu viel Geld zu kommen. Und sei es auch durch Diebstahl und unter Ausnutzung anderer Menschen. Doch der Mensch, dem er am übelsten mitgespielt hatte, saß inzwischen glücklich im Haus Seestern. Seine Eltern waren aus Lakholk gekommen, die Polizei hatte sie vom Hafen sogar mit dem Funkwagen abgeholt, damit sie schneller zu ihrem Sohn kamen. Und dann kam der Kommissar. Ich störe doch hoffentlich nicht. Nie. Eins muss ich nämlich noch wissen. Wie Herr Landauer das Geld stahl, hat er erzählt. Wie er dich, Peter, hypnotisierte, damit du das Geld in der Ledertasche aus dem Hotel an Bord des Schiffes schafftest, auch. Aber wie kamst du an den Strand, wo dich die glorreichen Sieben fanden? Ich kann mich nicht sehr gut daran erinnern. Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich furchtbare Angst bekam, nachdem ich die Tasche an der Garderobe abgegeben hatte und darum über Bord sprang. Ich wollte einfach von diesem Mann weg. Und dabei war er doch gar nicht an Bord. Aber das wusste ich ja nicht. Wieso dich die Flut ausgerechnet hier bei Rantum an den Strand geworfen hat, das wird wohl für alle Ewigkeit ein Rätsel bleiben. Und ein regelrechtes Wunder. Merkwürdig, du wolltest von dem Mann weg, trotz der Hypnose. Das muss einen Grund haben. Ich sagte ja schon, keiner kann in Hypnose dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die er sonst nicht tun würde. Und hier hat unser Herr Landauer einen entscheidenden Fehler gemacht. Er zeigte dir das Geld, das du an Bord schaffen solltest. Hätte er dich im Glauben gelassen, dass nur deine Schulbücher in der Tasche sind, hättest du ihm wahrscheinlich die Garderobenmarke später gegeben. Doch so kam plötzlich eine Sperre, wie wir das nennen. Dein Charakter setzte sich trotz Hypnose durch. Du wolltest das Geld schützen, deshalb sprangst du von Bord. Zufall, dass dann dieser Herr hier auf Sylt wieder auftauchte. Und ausgerechnet wir gaben ihm dann die Chance, seine Hypnose erneut einzusetzen. Ja, Landauer hat sich gar nicht um Peters Gedächtnis bemüht, sondern ihn erneut hypnotisiert, um an die Tasche mit dem Geld heranzukommen. Na, das haben ihm die glorreichen Sieben ja deftig versalzen. Nun sitzt er erst einmal fest. Hoffentlich hypnotisiert er die Wärter nicht, damit sie ihn rauslassen. Das wollen wir doch nicht hoffen. Wie ich das so sehe, sind wir zunächst einmal für den Rest der Ferien die glorreichen Acht. Los, komm, wir gehen zum Strand. Ja, ja!